Laut Meldungen der südkoreanischen Internetzeitung Minsungha Seori hielten die Mitglieder der südkoreanischen Bürger und gesellschaftlichen Organisationen, wie der Arbeiter-, religiösen- und künstlerischen Kreise, am 15. Dezember vor der Haftanstalt Seoul die Veranstaltung Nacht der Solidarität ab und bestanden darauf, die Präsidentin Park Geun-hye zu arrestieren und die politischen Häftlinge freizulassen. Und der südkoreanischen Internetzeitung Zazu Sibo zufolge veranstaltete die Unterstützungsgesellschaft für die politischen Häftlinge beim Rat der Familienbewegung zur Durchsetzung der Demokratie am 15. Dezember im Park Tapgol in Seoul eine Donnerstagskundgebung und verurteilte die Fabrizierung der Spionaffäre durch das Regime. An dem Tag hatte der Seoul Zentrale Landesgerichtshof den Pfarrer Kim Song-yun zu 4 Jahre Zuchthaus verurteilt, unter dem unbegründeten Vorwand, dass er nach der Anweisung des Nordens im Vorjahr die Generalmobilmachung der Bürger vom 14. November als Hintermann geleitet hatte.